Kundgabe 5772. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.09.1953. Kirche Christi. Wer sich zur Kirche Christi bekennt, der soll auch leben wie ein Christ, ansonsten er der Kirche Christi keine Ehre macht. Wenn in kommender Zeit der Glaube an Jesus Christus bekannt werden soll, dann werden die rechten Anhänger seiner Kirche offenbar. Denn die Glaubensstärke, die zum Bekennen seines Namens nötig ist, kann nur gewonnen werden durch einen Lebenswandel nach seinem Vorbild, einem Leben in der Nachfolge Jesu. Und dieser also gehört auch der von Jesus Christus gegründeten Kirche an. Es werden aber viele Menschen mit dem Munde bekennen. Sie werden auch Anhänger sein von Kirchen, die sich als die von Jesus gegründeten ausgeben. Leben diese nun auch dem göttlichen Willen gemäß, indem sie seine göttlichen Liebegebote erfüllen, dann wird auch in ihnen die Glaubenskraft stark sein. Und sie halten Stand im letzten Glaubenskampf und bekennen seinen Namen vor der Welt. Ihrer werden aber nur wenige sein. Nur die Menschen, die in der Liebe leben, werden diese Kraft aufbringen zum Widerstand gegen weltliche Mächte, die den Plan verfolgen, alles auszurotten, was mit dem Glauben an Jesus Christus, den göttlichen Erlöser, zusammenhängt. Und nun also beweiset sich der Mensch erst als Christ. Nun erst kann er sich als ein Glied der von Jesus Christus gegründeten Kirche betrachten, die nun auch Jesus Christus bekennen wird vor Gott, dem Vater, wie er es verheißen hat. Die Kirche Christi zählt nicht mehr viele Anhänger, und je mehr die Liebe erkaltet unter den Menschen, desto kleiner wird die Schar der rechten Christen werden, weil die Liebe unbedingt geübt werden muss, um als rechte Christen zu gelten und den Mitmenschen ein leuchtendes Vorbild zu sein für die wahre Kirche auf der Erde, die keine offizielle Zugehörigkeit zu einer Konfession bedingt, sondern nur ein Leben nach den göttlichen Geboten, die als erstes Liebe fordern, die dann auch das sichere Zeichen aufweisen wird, das den Gründer der Kirche beweiset, das Wirken des Geistes in allen Mitgliedern. Die Kirche Christi ist kein nach außen erkennbares Gebäude. Sie ist nur der Zusammenschluss tiefgläubiger Menschen, die in innigster Verbindung stehen mit dem Gründer der Kirche, mit Jesus Christus, und dadurch auch von seinem Geist erleuchtet, gelenkt und erfüllt sind und wahrlich auch wie die Jünger Jesus auf Erden ungewöhnlich wirken können mit der Geisteskraft. Starker Glaube und tiefe Liebe beweisen die Zugehörigkeit zur Kirche Christi. Und nur ihre Anhänger werden den letzten Glaubenskampf bestehen, weil sie mit Jesus Christus selbst kämpfen und daher auch den Sieg erringen werden über den, der wieder Christus ist, über den Gegner Gottes und seine Knechte. Denn Jesus Christus wird in Macht und Kraft und Herrlichkeit kommen am letzten Tage und seine kleine Gemeinde zu sich holen in das Reich des Friedens, seinen Gegner aber in Ketten legen und mit ihm alle, die ihm hörig sind. Amen.